Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. David Garrick hieß ein Schauspieler, der auch Direktor des Drury Lane Theaters war. Er war ein großartiger Shakespeare-Interpret. Und seine Inszenierungen hatten die englische Shakespeare-Tradition erneuert. Er galt als unübertroffen in komischen wie in tragischen Rollen. Doch besonders seine Hamlet-Inszenierung, in der er selbst die Hauptrolle spielte, hatte großes Aufsehen erregt. Weil Christian VII. Sein Theaterinteresse zum Ausdruck gebracht hatte, wurde eine Reihe von Matinees und Abendvorstellungen für ihn gegeben. Der Höhepunkt sollte eine Hamlet-Aufführung mit Garrick in der Hauptrolle sein. Struensee erhielt die Mitteilung von der geplanten Vorstellung 3 Tage vorher und suchte Garrick sofort auf. Es war kein leichtes Gespräch gewesen. Struensee hatte Garrick zu verstehen gegeben, dass die Handlung des Dramas ihm wohl bekannt sei. Hamlet war ein dänischer Kronprinz, dessen Vater ermordet worden war. Die alte Sage bei Saxo war bekannt, und Shakespeare hatte sie auf eine Art und Weise bearbeitet, die Genialität erkennen ließ, aber ein Problem schuf. Die Hauptfrage des Stücks lautete, ob Hamlet geisteskrank war oder nicht. Er hatte Garrick gefragt, ob sie beide diese schematisierte Interpretation des Dramas teilten. Garrick hatte lediglich gefragt, worauf Struensee hinaus wolle. Das Problem sei, hatte Struensee geantwortet, dass die auf Besuch befindliche dänische Gesellschaft, wie auch das übrige Publikum, möglicherweise die Frage stellen würden, inwieweit die Wahl des Stücks als Kommentar zu dem königlichen Gast aufzufassen sei. Oder um es unverblümt auszudrücken, viele seien der Ansicht, dieser dänische König sei geisteskrank. War es da angebracht, das Stück zu spielen? Kennt er seine Krankheit? Hatte Garrick gefragt. Er kennt nicht seine Krankheit. Aber er kennt sich selbst und ist davon verwirrt, hatte Struensee gesagt. Seine Sensibilität ist bis zum Äußersten angespannt. Er erlebt seine Wirklichkeit als Theaterstück. Wie interessant, hatte Garrick gesagt. Möglicherweise, hatte Struensee erwidert. Aber wie er reagieren wird, kann man unmöglich voraussehen. Vielleicht glaubt er dann, Hamlet zu sein. Es folgte ein langes Schweigen. Christian Hamlet, hatte Garrick schließlich mit einem Lächeln gesagt. Er hatte sich jedoch sogleich einverstanden erklärt, das Repertoire zu ändern. Man spielte stattdessen am 20. September 1768 vor dem dänischen König und seinem Gefolge Richard III. Christian VII. Sollte nie eine Aufführung von Hamlet sehen. Aber Struensee sollte sich immer an Garricks Replik erinnern. Christian Hamlet. In der Nacht nach der Vorstellung hatte Christian sich geweigert einzuschlafen. Er wollte sich nicht aus der Geschichte Karls des XII. Vorlesen lassen. Er wollte über etwas sprechen, das ihn sichtlich aufgewühlt hatte. Er hatte Struensee gefragt, warum die geplante Hamlet-Aufführung durch ein anderes Stück ersetzt worden sei. Er kannte doch Hamlet sehr wohl. Er bat Struensee unter Tränen, aufrichtig zu sein. Meinte man, dass er selbst wahnsinnig sei? Er versicherte, er glaube nicht, wahnsinnig zu sein. Das sei seine feste Gewissheit und Hoffnung. Er bete jeden Abend zu seinem Wohltäter, dass dies nicht richtig sei. Aber klatschte man? Redete man über ihn? Verstand man nicht? Er hatte sich überhaupt nicht wieder fassen können. Er war nicht wütend gewesen, nicht königlich. Ihm hatte während des Ausbruchs jede königliche Würde gefehlt. Würde fehlte ihm häufig. Aber jetzt hatte er zum ersten Mal an die Vermutung und Ahnung von seiner eigenen Krankheit gerührt. Und das hatte Struensee tief erschüttert. Majestät, hatte Struensee gesagt, Majestät sind zuweilen nicht ganz leicht zu verstehen. Da hatte der König ihn nur mit leerem Blick angestarrt und angefangen, über das Theaterstück zu sprechen, das er gesehen hatte, Richard den Dritten. Diese Grausamkeit, hatte er gesagt. Ein König von Gottes Gnaden. Und diese unerhörte Grausamkeit, die er zeigt. Es war unerträglich. Ja, hatte Struensee gesagt. Es ist unerträglich. Aber als ich Zeuge dieser Grausamkeit war, hatte Christian dann gesagt, da erlebte ich etwas Entsetzliches in meinem Innern. Christian lag zusammengerollt auf dem Bett, sein Gesicht im Laken verborgen, als wolle er sich verstecken. Majestät, hatte Struensee in sehr ruhigem und freundlichem Ton zu ihm gesagt, was ist denn das Entsetzliche? Und schließlich hatte der König geantwortet. Die Lust, hatte er gesagt. Ich fühlte die Lust. Bin ich krank, Dr. Struensee? Sagen Sie, dass ich nicht krank bin. Was sollte er sagen? In dieser Nacht hatte Struensee zum ersten Mal in Gegenwart des Königs geweint. Und Christian hatte ihn getröstet. Wir reisen ab, hatte Christian gesagt. Wir reisen ab, mein Freund. Ich werde morgen befehlen, dass die Reise nach Paris vorbereitet wird. Paris? Wir müssen das Licht der Vernunft sehen. Voltaire? Wir müssen fort aus diesem englischen Tollhaus. Sonst werden wir alle verrückt. Ja, hatte Struensee gesagt. Wir müssen fort. Dies ist unerträglich. Die Abkürzung des englischen Aufenthalts hatte alle überrascht. Der Aufbruch geschah in Eile, wie bei einer Flucht. Man weiß nicht, was Christian sich von Paris erwartet hatte, aber die Zeremonien schlugen über ihm zusammen. Am 10. Tag des Aufenthalts heißt es, der König sei unpässlich aufgrund einer Erkältung. Die Wahrheit war, dass er den Tag voll angekleidet, in totaler Apathie in seinem Zimmer verbrachte und sich kategorisch weigerte, mit jemandem zu sprechen. Struensee, der jetzt als derjenige galt, der zumindest in geringem Umfang Einfluss auf den König hatte, wurde gefragt, ob es keine Medizin gäbe, um die Melancholie des Königs zu mildern. Als er dies verneinte, begann man, die unmittelbare Heimreise zu planen. Am Tag darauf, als die unerklärliche Düsterkeit des Königs nicht weichen wollte, ging Struensee zur Majestät hinein. Eine Stunde später kam er heraus und teilte mit, die Majestät habe beschlossen, am folgenden Tag die französischen Philosophen zu empfangen, die die große Enzyklopädie geschaffen hatten. Andernfalls sei es nötig, unmittelbar die Heimreise anzutreten. Da dieses Treffen nicht eingeplant war, war der Aufstand groß. Und viele wurden von bösen Vorahnungen erfüllt, denn die französischen Aufklärer waren am französischen Hof nicht gern gesehen. Mit Ausnahme Diderots, der früher von der Geliebten Ludwigs des 15., Madame de Pompadour, die er auf diese Weise mit dem König teilte, protegiert worden war. Die Begegnung wurde in aller Hast arrangiert. Die Unpässlichkeit des Königs war plötzlich überwunden und er schien guter Stimmung zu sein. Kein Möbelstück ging zu Bruch. Man traf sich am 20. November 1768 beim dänischen Gesandten in Paris, Karl Heinrich Gleichen. Die gesamte Redaktion der großen Enzyklopädie, 18 Mann, war erschienen. Sie wurde angeführt von Matrin, D'Alembert, Marmontel, Lacondemine, Diderot, Helvétius, Condillac. Aber der vom König besonders gewünschte Gast, Voltaire, war nicht da. Er befand sich wie immer auf Ferney. Es war eine merkwürdige Versammlung. Der kleine, möglicherweise geisteskranke dänische Teenager, er war 19 Jahre alt, saß dort umgeben von diesen Aufklärungsphilosophen, die für 200 Jahre die europäische Geschichte verändern sollten. Er war zuerst wie von Schrecken gelähmt gewesen. Dann hatte er sich, wie durch ein Wunder, beruhigt. Der Schrecken war von ihm gewichen und ein Gefühl vertrauensvoller Zuversicht hatte ihn ergriffen. Als Diderot die Majestät mit einer tiefen Verbeugung begrüßte, hatte diese fast flüsternd gesagt: »Ich wünsche, dass Sie auch Ihrem Freund, dem großen Voltaire, mitteilen, dass er es war, der mich gelehrt hat, zu denken.« Vor starker innerer Bewegtheit hatte seine Stimme gebebt, aber nicht vor Schrecken. Diderot hatte ihn angestarrt, überrascht, verwundert. Hinterher war Christian glücklich. Er hatte es so gut gemacht. Er hatte der Reihe nach mit all den französischen Philosophen gesprochen, konnte über ihre Werke diskutieren. Er hatte sein ausgezeichnetes Französisch gesprochen und gespürt, wie ihm Wärme entgegenströmte. Es war vielleicht der größte Augenblick in seinem Leben. Die kurze Rede, die Diderot zum Abschluss auf ihn gehalten hatte, hatte ihn ebenfalls mit Freude erfüllt. »Ich glaube«, hatte Diderot gesagt, »dass das Licht der Aufklärung in dem kleinen Land Dänemark entzündet werden kann. Dass Dänemark unter diesem aufgeklärten Monarchen ein Vorbild werden wird. Dass alle radikalen Reformen, die auf Gedankenfreiheit, Toleranz, Humanismus aufbauen, unter der Führung der dänischen Majestät durchgeführt werden könnten. Dass Christian der Siebte von Dänemark sich damit für immer in die Geschichte der Aufklärung einschreiben würde.« Christian war tief gerührt gewesen und hatte nichts sagen können. Und Herr d'Alembert hatte sanft hinzugefügt: »Und wir wissen, dass ein Funke einen Präriebrand entfachen kann.« Struensee hatte die Gäste zu ihren Wagen begleitet, während der König ihnen von einem Fenster herab zum Abschied winkte. Da hatte Diderot Struensee zu einem kürzeren Gespräch beiseite genommen. »Und der König reist bald zurück nach Kopenhagen?«, hatte er gefragt, obwohl er gerade daran nicht besonders interessiert zu sein schien, sondern etwas anderes meinte. »Es gibt keinen festen Plan«, hatte Struensee gesagt. »Es hängt in gewisser Weise vom König ab, von der Gesundheit des Königs.« »Und Sie sind der Leibmedikus des Königs und aus Altona?« Struensee hatte mit einem kleinen Lächeln erwidert: »Aus Altona. Sie sind gut unterrichtet.« »Und Sie sind, habe ich gehört, wohl informiert über die Ideen der französischen Aufklärer?« »Über Sie, aber auch über Holberg, den großen dänischen Aufklärungsphilosophen«, hatte Struensee mit einem Lächeln gesagt, das zu deuten dem französischen Gast unmöglich war. »Man sagt«, war Diderot fortgefahren, »der König sei krank?« Struensee hatte nicht geantwortet. »Labil?« »Ein sehr begabter, aber empfindsamer junger Mensch.« »Ja«, sagte Diderot, »ich bin ziemlich gut unterrichtet. Eine bemerkenswerte Situation. Aber Sie sollen sein volles Vertrauen haben.« »Ich bin der Arzt Ihrer Majestät.« »Ja, man hat mir in vielen Briefen aus London erzählt, dass Sie der Arzt der Majestät sind.« Es war ein Augenblick von eigentümlicher Spannung gewesen. Die Pferde hatten ungeduldig an ihrem Geschirr gezerrt. Ein leichter Regen war gefallen. Aber Herr Diderot schien etwas sagen zu wollen, das auszusprechen er zögerte. Schließlich hatte er es gesagt. »Die Situation ist einzigartig«, hatte Herr Diderot mit leiser Stimme bemerkt. »Die Macht befindet sich formell in den Händen eines Begabten, sehr begabten, aber psychisch labilen Königs. Einige behaupten, ich zögere es zu sagen, er sei geisteskrank. Sie haben sein Vertrauen. Das erlegt Ihnen eine große Verantwortung auf. Äußerst selten existieren wie hier die Möglichkeiten für einen aufgeklärten Monarchen, das Dunkel der Reaktion zu durchbrechen. Wir haben Katharina in Russland. Aber Russland, ist ein Ozean von Dunkelheit im Osten. In Dänemark gibt es die Möglichkeit. Nicht durch den Aufruhr von unten, durch den Pöbel oder die Massen, sondern durch die Macht, die ihm von dem Höchsten gegeben worden ist. Struensee hatte daraufhin gelächelt und ihn fragend angesehen. Dem Höchsten. Ich dachte nicht, dass Sie dem Glauben an den Höchsten so innig zugetan sind. Die Macht ist König Christian dem Siebten von Dänemark gegeben worden, Dr. Struensee. Gegeben worden. Wer sie ihm auch gegeben haben mag. Er hat sie, nicht wahr? Er ist nicht geisteskrank, hatte Struensee nach einem Moment des Schweigens gesagt. Aber wenn es so ist, sagte Diderot, wenn es so ist, ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht, aber wenn es so ist, dann schafft seine Krankheit ein Vakuum im Zentrum der Macht. Derjenige, der in dieses Vakuum eintritt, hat eine fantastische Möglichkeit. Sie standen beide schweigend. Und wer, fragte schließlich Struensee, wer sollte wohl dort eintreten können? Die Üblichen? Die Beamten? Der Adel? Die, die einzutreten pflegen? Ja, natürlich. Oder jemand anders, hatte Herr Diderot da gesagt. Er hatte Struensee die Hand gegeben, war in den Wagen gestiegen, hatte sich dann herausgebeugt und hinzugefügt, mein Freund Voltaire pflegt zu sagen, dass die Geschichte manchmal durch einen Zufall einen einzigartigen Spalt in die Zukunft öffnet. Ja? Dann muss man sich hindurchdrängen. Es war der 20. November 1768 gewesen. Es war Christians größter Augenblick. Und dann gingen die Huldigungen und die Empfänge weiter, und langsam sank er zurück in das Graue, das ganz dicht neben dem Dunkel lag. Alles schien wieder zu sein wie vorher. Eigentlich war Paris schrecklicher als London. Doch jetzt schienen seine Wutausbrüche abgemildert zu sein. Er galt als sehr theaterinteressiert, und an jedem Abend, an dem keine Empfänge stattfanden, wurden besondere Theatervorstellungen anberaumt. Er schlief dann meistens. Er hätte noch viel weiter reisen sollen, nach Prag, Wien und St. Petersburg. Aber die Situation wurde schließlich unhaltbar. Um eine größere Katastrophe zu verhindern, wurde beschlossen, die Reise abzukürzen. Am 6. Januar 1769 setzte König Christian der Siebte den Fuß wieder auf dänischen Boden. Auf den letzten Tagesetappen erlaubte er nur Struensee, bei ihm im königlichen Wagen zu sitzen. Man verstand, dass etwas geschehen war. Der junge deutsche Arzt mit dem blonden Haar, dem schnellen abwartenden Lächeln und den freundlichen Augen war eine Person geworden. Weil er keinen Titel hatte und nicht in eine exakte Hierarchie eingeordnet werden konnte, schuf dies Unruhe. Man versuchte, ihn zu interpretieren. Er war nicht leicht zu interpretieren. Er war freundlich, diskret, wollte seine Macht nicht benutzen oder eher das, von dem sie annahmen, es sei Macht. Man wurde nicht klug aus ihm. Die Rückreise war entsetzlich. Eine Woche Schneesturm, während der ganzen Reise schneidende Kälte. Die Wagen eiskalt, man wickelte sich in Decken ein. Es war wie eine Armee auf dem Rückzug von einem Feldzug durch die russische Einöde. Dieser dänische Hof auf dem Rückzug hatte nichts Großartiges oder Strahlendes an sich. Man dachte nicht einmal mehr daran, was die Expedition gekostet hatte. Es war allzu erschreckend. Aber es konnten ja Steuern erhoben werden. Es musste neue Steuern geben. Aber das kam später. Jetzt musste man zurück. Struensee saß allein bei dem schlafenden, schweigenden oder wimmernden Knaben, von dem es hieß, er sei ein König, und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Weil er nicht an das ewige Leben glaubte, hatte er immer Angst davor gehabt, das einzige Leben, das er hatte, zu vergeuden. Die Medizin hatte ihm eine Lebensaufgabe gegeben. Er sagte sich, dass die Berufung als Arzt eine Art Gottesdienst sei. Das einzig mögliche Sakrament des heiligen Lebens. Das Leben des Menschen war ja das einzig Heilige. Die Heiligkeit unterschied den Menschen von den Tieren, sonst war kein Unterschied. Und diejenigen, die gesagt hatten, er glaube, der Mensch sei eine Maschine, die hatten nicht verstanden. Die Heiligkeit des Lebens war sein weltlicher Glaube. Er hatte in Altona Anatomie unterrichtet. Die Körper der Hingerichteten und der Selbstmörder waren die Demonstrationsobjekte. Die Hingerichteten waren leicht zu erkennen, häufig fehlten ihnen die rechte Hand und der Kopf. Die Selbstmörder unterschieden sich indessen nicht von den im Glauben Gestorbenen, die in geweihter Erde begraben werden durften. So gesehen waren sie gleich. Die Maschine Mensch, die dort unter seinem Messer lag, war dann wirklich eine Maschine. Das Heilige, das Leben war entwichen. Was also war dieses Heilige? Es war, was man tat, solange das Heilige noch da war. Das Heilige war, was das Heilige tat. Zu diesem Ergebnis war er gekommen. Es gab eine Andeutung davon bei Holberg, aber Holberg war ja im 101. Epigramm in seinem Werk Moralische Gedanken unklar. Die Tiere seien die Maschinen, stand bei Holberg. Und die Heiligkeit des Menschen war das, was den Menschen zum Nicht-Tier machte. Er hatte dies als eine mögliche Anleitung gelesen. Manchmal kam es ihm vor, als sei alles, was er dachte, das Echo dessen, was andere gedacht hatten. Dann galt es zu sortieren, damit er nicht nur ein Resonanzraum war. Und manchmal glaubte er, einen Gedanken zu haben, der nur sein eigener war. Dann konnte ihn Schwindel befallen, wie angesichts einer gähnenden Tiefe. Und er konnte denken, dies ist das Heilige. Dieser Gedanke ist mein eigener. Er gehört keinem anderen. Und dann ist dies das Heilige, was mich von einem Tier unterscheidet. Es war ihm am Ende sehr einfach und selbstverständlich erschienen. Das Heilige ist, was das Heilige tut. Und dies war eine große Verantwortung. Gerade die Verantwortung war wichtig. Er hätte das königliche Gefolge eigentlich auf dem Rückweg verlassen sollen, in Altona. Er hatte bereits eine Belohnung von 2000 Reichstalern erhalten. Davon konnte er lange leben. Dennoch war er weiter mitgefahren. Es war vielleicht die Verantwortung. Er hatte diesen wahnsinnigen, klugen, verwirrten Knaben liebgewonnen, der von Gott auserwählt worden war und jetzt den Wölfen am Hof wieder ausgeliefert werden sollte, die ihn mit Sicherheit tiefer in die Krankheit treiben würden. Vielleicht war es unvermeidlich. Vielleicht war der kleine, zarte Christian, der mit den erschrockenen, großen Augen, vielleicht war er rettungslos verloren. Vielleicht sollte er eingesperrt werden, ein normaler königlicher Kadaver werden, der von den Wölfen ausgenutzt wurde. Aber er mochte ihn. Genau genommen war es mehr als das. Er wusste nicht das richtige Wort dafür, aber es war ein Gefühl, von dem er nicht loskam. Er hatte ja keine eigenen Kinder. Er hatte sich das ewige Leben immer so vorgestellt, dass man ein Kind hatte. Das hieß, ewiges Leben zu bekommen, weiterzuleben. Durch ein Kind. Aber das einzige Kind, das er jetzt hatte, war dieser zitternde, geistig verwirrte Knabe, der so durch und durch fein hätte sein können, hätten ihn die Wölfe nicht nahezu in Stücke gerissen. Er hasste die Wölfe. Ransau hatte ihn überredet, damals, vor 9 Monaten. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor. Auch in Kopenhagen gibt es Krankheit, hatte er gesagt. Doch so einfach war es ja nicht. Er war nicht naiv. Wenn er jetzt weiterfuhr nach Kopenhagen, dann nicht, um armen Arzt auf Nørrebro zu werden und das dänische Armenelend gegen Pocken zu impfen. Auch nicht die Kinder bei Hofe. Er wusste, was das bedeutete. Dass er die Expedition nicht in Altona verließ, nicht nach Ostindien floh. Es war eine Art Verantwortung. Und er war fast sicher, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hatte, wenn es denn eine Entscheidung war. Oder ob es sich nur so verhielt, dass er nicht selbst entschieden hatte, in Altona im Wagen zu bleiben, auch nicht entschieden hatte, auszusteigen und damit nicht entschieden hatte, in seinem alten Leben zurückgelassen zu werden, sondern einfach weitergefahren war in ein neues Leben. Nur weitergefahren. Und eigentlich nicht entschieden, nur weitergefahren. Sie waren in Korsør an Land gegangen und durch den Wintersturm weitergereist nach Kopenhagen. Der König und Struensee waren allein im Wagen. Christian schlief. Er hatte den Kopf in Struensees Schoß gelegt, ohne Perücke, in eine Wolldecke gehüllt. Und während sie langsam durch den dänischen Schneesturm in Richtung Nordosten fuhren, saß Struensee ganz still da und dachte daran, dass das Heilige ist, was das Heilige tut, während er gleichzeitig mit der Hand über Christians Haar strich. Die europäische Reise sollte bald beendet sein. Und etwas anderes sollte beginnen, von dem er nichts wusste und nichts wissen wollte. Christian schlief. Er wimmerte leise, aber das Geräusch war nicht zu deuten. Es klang, als träume er etwas Schönes oder Entsetzliches. Man verstand es nicht. Vielleicht war es ein Traum von der Wiedervereinigung der Liebenden. Am 14. Januar 1769 erreichte das königliche Gefolge auf seinem Rückzug schließlich Kopenhagen. 3 Kilometer vor den Stadttoren hatten die stark mitgenommenen und lehmverschmierten Wagen Halt gemacht und waren ausgewechselt worden. Neue Wagen hatten bereitgestanden, mit Seidenplaids statt der Wolldecken. Und am Ende hatte die Königin im Wagen ihres Gemahls Christian des Siebten Platz genommen. Nur diese beiden. Sie hatten einander eingehend betrachtet, wie um Veränderungen zu prüfen, auf die sie hofften oder die sie fürchteten. Bevor die Prozession sich in Bewegung setzte, war die Dunkelheit da. Es war bitterkalt und der Einzug erfolgte durch Westerport. 100 Soldaten waren mit Fackeln in den Händen aufgestellt. Die Garde paradierte, aber keine Musik. Die 16 Wagen fuhren auf das Schlosstor zu. Auf dem inneren Schlossplatz hatte der Hof Aufstellung genommen. Sie hatten lange in der Dunkelheit und der Kälte gewartet und die Stimmung war gedrückt. Beim Empfang vergaß man, Struensee und die Königin einander vorzustellen. Beim Schein der Fackeln, in dem eisigen Schneeregen, begann eine Begrüßungszeremonie für den König. Dieser hatte, nachdem die Wagen gehalten hatten, Struensee zu sich gewinkt, der jetzt schräg hinter dem jungen Königspaar ging. Als letzter in der Reihe der Wartenden des Empfangskomitees hatte Guldberg gestanden. Er hatte unverwandt auf den König und seinen Leibarzt gestarrt. Es waren viele, die starrten und musterten. Auf der Treppe hatte Struensee den König gefragt, wer war der kleine Mann, der so böse geschaut hat? Guldberg. Wer ist er? Der König hatte mit der Antwort gezögert, war weitergegangen, hatte sich dann umgewandt und mit einem absolut unerwarteten Ausdruck von Hass gezischt. Er weiß. Weiß, wo Katrin ist. Struensee hatte nicht verstanden. Böse, war der König im gleichen hasserfüllten Ton fortgefahren. Böse und unbedeutend. Seine Augen, hatte Struensee da gesagt, waren auf jeden Fall nicht unbedeutend. Im Wagen, allein mit dem König, hatte die kleine Engländerin, wie die Dänen ihre Königin nannten, nicht ein Wort gesagt. Sie wusste nicht, ob sie den Gedanken an diese Wiedervereinigung verabscheut oder sich nach ihr gesehnt hatte. Sie hatte sich nicht nach Christian gesehnt, nach etwas anderem, einer Veränderung. Sie hatte angefangen zu verstehen, dass sie einen Körper hatte. Vorher war der Körper etwas gewesen, das die Hofdamen mit taktvoll gesenkten Blicken zu verhüllen halfen und das sie dann in ihrer Panzerung vor den Augen des Hofs herumführte, wie ein kleines Kriegsschiff. Zuerst hatte sie geglaubt, nur aus dem Panzer zu bestehen. Der Panzer als Königin war ihre Eigenschaft. In diese Rolle gekleidet war sie das kleine, gepanzerte Schiff, betrachtet von diesen erstaunlichen Dänen, die ihre Sprache so miserabel sprachen und deren persönliche Hygiene so abstoßend war. Sie waren alle staubig und rochen nach schlechtem Parfum und altem Puder. Dann hatte sie den Körper entdeckt. Nachdem das Kind geboren war, hatte sie, wenn die Hofdamen am Abend gegangen waren, es sich zur Gewohnheit gemacht, ihr Nachtgewand auszuziehen und schamlos nackt unter den eiskalten Laken zu liegen. Dann hatte sie ihren Körper berührt. Nicht um liederlich zu sein, nein, es war nicht Liederlichkeit, dachte sie. Es war um diesen Körper, der jetzt befreit von den Hofgewändern und dem Puder dalag, langsam zu identifizieren und zu erforschen. Nur ihre Haut. Sie hatte angefangen, ihren Körper zu mögen. Er fühlte sich immer mehr wie ihr eigener an. Nachdem das Kind geboren war und die Brüste auf ihre natürliche Größe zurückgegangen waren, hatte sie begonnen, diesen Körper zu mögen. Sie mochte ihre Haut. Sie mochte ihren Bauch, ihre Schenkel. Sie konnte stundenlang daliegen und denken, dies ist wirklich mein Körper. Er fühlt sich schön an. Sie war während der europäischen Reise des Königs fülliger geworden. Und gleichzeitig hatte sie das Gefühl gehabt, in ihren Körper hineinzuwachsen. Sie konnte spüren, dass man sie nicht nur als Königin betrachtete, sondern auch als etwas anderes. Sie war ja nicht naiv. Sie wusste, dass es in der Vereinigung zwischen ihrem nackten Körper unter der Rüstung und ihrem Titel etwas gab. Etwas, das eine unsichtbare Aura von Geschlecht, Lust und Tod um sie herschuf. Die Königin war ja verboten und Frau. Daher wusste sie instinktiv, dass die Männer geradewegs durch ihre Kleider hindurchblickten und den Körper sahen, den sie jetzt mochte. Sie war sicher, dass sie wünschten, in sie einzudringen und dass in dem, was da lockte, der Tod war. Das Verbotene existierte. Es strahlte direkt durch den Panzer hindurch. Sie war das Allerverbotenste. Und sie wusste, dass die sexuelle Zone um sie her für die Männer vollkommen unwiderstehlich war. Es war das absolut Verbotenste. Es war eine nackte Frau und es war die Königin. Aber deswegen war es auch der Tod. Begehrte man die Königin, rührte man an den Tod. Sie war verboten und begehrenswert. Und rührte man an das Verbotenste, musste man sterben. Das erregte die Männer. Sie wusste es. Sie sah es in ihren Blicken. Und als ihr dies bewusst wurde, war es, als würden auch all die anderen eingefangen, immer stärker, in einer schweigenden, intensiven Aura. Sie dachte sehr viel daran. Es erfüllte sie mit einer eigentümlichen Exaltation, dass sie der Heilige Gral war und dass, wenn der Heilige Gral erobert würde, dies ihnen den allerhöchsten Genuss bringen würde und den Tod. Sie konnte es ihnen ansehen. Ihr Geschlecht war die ganze Zeit in ihrem Bewusstsein. Wie ein Jucken, wie eine Qual. Sie stellte sich vor, wie sie die ganze Zeit an sie dachten, wenn sie mit ihren Mätressen und Huren buhlten, wie sie die Augen schlossen und sich ausmalten, es sei nicht die Hure oder die Ehefrau, sondern der so ganz und gar verbotene Körper der Königin, in den sie sich hineinbohrten. Und das erfüllte sie mit einem unerhörten Gefühl von Macht. Sie war in ihren Körpern als eine Einsicht, dass dieser Körper der Tod war und der Gral. Sie war wie ein Jucken im Glied des Hofs. Und sie konnten sie nicht erreichen. Das Geschlecht und der Tod und das Jucken. Sie konnten nicht befreit werden von ihrer Besessenheit. Wie sehr sie auch versuchten, sich davon frei zu buhlen, wie sehr sie auch versuchten, das Jucken in ihre Frauen zu entleeren. Sie war ganz allein damit. Die Einzige, die unerreichbar war. Und die Einzige, die auf diese Weise die Leidenschaft und den Tod vereinte. Es war eine Art von Macht. Aber manchmal dachte sie, ich mag meinen Körper. Und ich weiß, dass ich wie ein Jucken im Glied des Hofs bin. Aber sollte nicht auch ich meinen Körper benutzen dürfen? In Freiheit und die absolute Nähe des Todes zu meinem Geschlecht fühlen und sie selbst genießen? Und manchmal, nachts, wenn sie wach lag, rührte sie an sich selbst, an ihr Geschlecht. Und der Genuss ging wie eine heiße Woge durch ihren Körper, den sie immer mehr mochte. Und zu ihrer Verwunderung fühlte sie keine Scham, nur, dass sie ein lebender Mensch war. Christian, der zierliche Gemahl, der nicht mit ihr sprach, wer war denn er? Spürte er das Jucken nicht? Er war derjenige, der sich außerhalb befand und sich versuchte zu verstehen, wer er war. Im April besuchte die Königin im Hoftheater eine Vorstellung des Theaterstücks »Zaire« von dem Franzosen Voltaire. Herr Voltaire hatte dem König dieses Stück mit einem persönlichen Gruß übersandt. Und der König hatte gewünscht, selbst in einer der Rollen aufzutreten. Er hatte die Rolle auch einstudiert. In einem Begleitbrief hatte Herr Voltaire angedeutet, dass das Stück eine heimliche Botschaft enthalte. Einen Schlüssel zu den Taten, die der hochverehrte König von Dänemark, das Licht des Nordens und der Retter der Unterdrückten, in Kürze ausführen sollte. Nachdem er das Stück viele Male gelesen hatte, hatte der König erklärt, er wünsche, die Rolle des Sultans zu spielen. Er hatte seinen Text langsam gesprochen, mit eigentümlichen Betonungen, die in den Versen eine überraschende Intensität entstehen ließen. Seine verblüffenden Pausen schufen eine Spannung, als habe er plötzlich eine Bedeutung entdeckt und innegehalten, wie im Schritt. Und Caroline Mathilde konnte, als sie ihn auf der Bühne sah, eine eigentümliche Anziehung zu ihrem Gatten spüren. Widerwillig. Auf der Bühne war er ein anderer. Sein Rollentext wirkte echter als seine Konversation. Es war, als trete er erst jetzt hervor, wenn er deklamierte: Was weiß ich jetzt? Was habe ich anderes gelernt? Wenn nicht, dass Lüg und Wahrheit sich so gleichen, als wären sie zwei Tropfen Wasser. Zweifel. Zweifel. Ja, alles ist Zweifel. Und nichts anderes ist wahr als der Zweifel. Auf eine Weise hatte er komisch ausgesehen in seinem Kostüm. Diese orientalische Verkleidung. Dieser Turban. Und der krumme Säbel, der für seinen kleinen und zarten Körper allzu groß zu sein schien. Und doch, er hatte seine langen Monologe mit einer eigentümlichen Überzeugung gesprochen. Als erschaffe er die Sätze gerade in dem Moment auf dieser Bühne, vor dem ganzen Hof. Genau in diesem Augenblick wurden sie geboren. Ja, es war, als spreche dieser wahnsinnige kleine Knabe, der bisher sein Leben damit verbracht hatte, die Texte des Hofs im Theater des Hofs herzusagen, zum ersten Mal ohne Manuskript. Als spreche er erst jetzt aus sich selbst heraus. Als erschaffe er die Sätze in diesem Augenblick auf der Theaterbühne. Ein Verbrechen habe ich begangen gegen meinen Herrscherstab. Und Kraft vergeudet beim Versuch zu tragen ihn. Er hatte die Rolle ruhig, aber mit Leidenschaft gespielt. Und es war, als habe sein Auftreten die anderen Schauspieler gelähmt. Sie hatten zum Teil ihren eigenen Text vergessen und reglos nur in ihren Posen verharrt und auf den König gestarrt. Woher kamen diese kontrollierte Raserei der Majestät und diese Überzeugung, die ja nicht die des Theaters sein konnte? Allein will ich in dieser Hölle sein. Selbst meine Schand abwaschen will ich in Blut. In Blut. Hier ist mein Altar. Ein Altar der Rache. Und ich, der hohe Priester. Der Applaus danach hatte lange gedauert, aber fast erschrocken gewirkt. Die Königin hatte beobachtet, dass der deutsche Leibarzt Dr. Struensee schon nach einer kurzen Weile aufgehört hatte zu applaudieren. Vielleicht nicht aus Mangel an Anerkennung, dachte sie, sondern aus einem anderen Grund. Er hatte mit einer eigentümlichen Neugier vorgebeugt, als sei er im Begriff aufzustehen und zum König hinzutreten, Christian beobachtet. Wie mit einer Frage auf den Lippen. Sie war sich inzwischen fast ganz sicher, dass dieser neue Favorit, der Arzt Struensee, ihr gefährlichster Feind war und dass es absolut notwendig war, ihn zu vernichten. Es war, als habe sich das Schweigen um die Königin langsam magnetisch aufgeladen, seit der neue Feind hinzugekommen war. Sie war sich ganz sicher. Etwas Gefährliches war im Begriff zu geschehen. Etwas geschah. Etwas veränderte sich. Früher war die Welt nur unerträglich langweilig gewesen. Es war eine lange Weile, als gliche das Leben am Hof und in Kopenhagen und in Dänemark einem dieser Wintertage, an denen der Nebel vom Öresund dicht und absolut still über dem Wasser lag. Und sie hatte sich zum Strand hinunterfahren lassen, auf den Steinen gestanden und die Vögel in dem schwarzen, unbewegten, quecksilbergleichen Wasser ruhen sehen. Und wenn ein Vogel aufgestiegen war und mit den Flügelspitzen die Wasseroberfläche gepeitscht hatte und im Nebel über dem Wasser verschwunden war, hatte sie gedacht, dieses Wasser ist das große Meer und auf der anderen Seite liegt England. Und wenn ich ein Vogel wäre und Flügel hätte, doch dann hatten die Kälte und die Langeweile sie zurückgetrieben. Da hatte das Leben stillgestanden und nach Tod und Tang gerochen. Jetzt stand das Leben auch still, roch aber nach Tod oder Leben. Der Unterschied war, dass ihr die Stille gefährlicher vorkam und sie mit einer sonderbaren Erregung erfüllte. Was war das? War es der neue Feind? Dr. Struensee war nicht wie die anderen und war ihr Feind. Er wollte sie vernichten, dessen war sie sich sicher. Er befand sich stets in der Nähe des Königs und hatte Macht über ihn. Alle hatten Dr. Struenseys Macht bemerkt. Doch was sie alle verwirrte, auch sie, das war, dass er diese Macht anscheinend nicht ausnützen wollte. Er übte Macht aus, mehr und mehr, das war offenbar, aber mit einer Art von stillem Widerwillen. Was wollte er eigentlich? Er galt als ein schöner Mann. Er war noch jung. Er war einen Kopf größer als alle übrigen Hofleute. Er war sehr freundlich und still, und am Hof wurde er der Schweigsame genannt. Aber wovon schwieg er? Sie hatte eines Tages mit ihrer Häkelarbeit im Rosengang außerhalb des inneren Schlosshofs gesessen, und plötzlich war sie von so großer Trauer überwältigt worden, dass sie sich nicht hatte beherrschen können. Das Häkelzeug war ihr in den Schoß gefallen, sie hatte den Kopf gesenkt, das Gesicht in den Händen verborgen und nicht mehr ein noch ausgewusst. Es war nicht das erste Mal, dass sie in Kopenhagen weinte. Manchmal fand sie, dass ihre Zeit in Dänemark eine einzige lange Zeit der Tränen war. Aber dies war das erste Mal, dass sie außerhalb ihrer Zimmer weinte. Als sie dort allein saß und das Gesicht in den Händen verbarg, hatte sie Struensee nicht kommen sehen. Plötzlich war er da gewesen. Er war ganz still und ruhig zu ihr getreten, hatte ein Spitzentaschentuch hervorgezogen und es ihr gereicht. Er hatte also zu erkennen gegeben, dass er ihre Tränen gesehen hatte. Was für eine Unverschämtheit! Was für ein Mangel an Takt! Sie hatte jedoch das Taschentuch genommen und ihre Tränen getrocknet. Dann hatte er sich nur verneigt und war einen Schritt zurückgetreten, wie um zu gehen. Sie hatte es in diesem Moment ganz notwendig gefunden, ihn zurechtzuweisen. »Dr. Struensee«, hatte sie gesagt. »Um den König wollen sich alle scharen, aber bald scharen nur noch Sie sich. Was wünschen Sie so sehr? Um was scharen Sie sich?« Er hatte nur ein kleines, humorvolles Lächeln gelächelt, den Kopf geschüttelt, sich verbeugt und war ohne ein Wort gegangen. Ohne ein Wort! Was sie besonders wütend gemacht hatte, war seine freundliche Unnahbarkeit. Er schien nicht einmal durch ihre Kleider hindurchzublicken wie die anderen, auf ihren verbotenen Körper. Wenn sie das Verbotenste war, der heilige Gral, ein Jucken im Glied des Hofs, warum erschien er dann so still, freundlich und uninteressiert? Sie dachte manchmal, lockt ihn nicht der Sog vom schwarzen, quecksilbergleichen Meer des Todes? Der Besuch des Leibarztes von Per Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.